dem Nordufer des Kanals, der Königin Augustastraße, führen nun alle Seitenstraßen in den Tiergarten. Was hier an Häusern in Gärten steht, hat mit Säulchen und Friesen, glatter und spalierbespannter Wand die gute alte Zeit bewahrt. Zwischendurch gibt es ein paar Wagnisse und sanfte Entgleisungen ins Gotische oder Nordisch-Üppige, aber das wirkt nur putzig, wie Pagode oder künstliche Ruine in einem guten Garten. Je schmaler diese Straßen sind oder werden, umso liebenswürdiger wirken sie, wie etwa die Hildebrandstraße oder die Regentenstraße. Eine von ihnen verbreitert sich zu einem kleinen Platz rings um die Matthäikirche, dieses schmale Gotteshaus mit dem spitzen Turm und spitzigen Nebentürmchen in dem gelben und rötlichen Backstein erbaut, der so vielen Kirchen von Berlin eine gewisse Ähnlichkeit mit Berliner Bahnhöfen gibt. Er hebt sich aus Efeuranken und über Fliederbuschwerk. Es bewahrt noch eine kärgliche Vornehmheit von der Zeit her, da es das Rendezvous der frommen Lebewelt war, der Leutnants und Geheimratstöchter, die zusammen beteten und tanzten und im Volksmunde die Polkakirche hieß. Der angenehm private Charakter der Königin Augustastraße wird an ein paar Stellen gestört durch prätentiöse öffentliche Gebäude, Reichswehrministerien und Reichsversicherungsämter und dergleichen, aber sie ist immer noch eine freundliche Uferpromenade. Ebenso das gegenüberliegende Schöneberger Ufer, an welchem sich die Neubauten und Umbauten dem stillen Wesen der alten Häuser im Allgemeinen gut anpassen. Knapp vor der Ecke der Potsdamer Straße gab es bis vor kurzem eine ganz kleine Synagoge, eine winzige Orientmauer, die wir liebten. Sie ist nun weggebrochen mit ihren Nachbarn, um einem großen Eckhaus Platz zu machen, ähnlich denen, die sich an den anderen Ecken der Doppelbrücke erheben. Bei dieser Potsdamer Doppelbrücke streift unser stilles Wasser einen Augenblick dichteste Großstadt. Da wird es abends bestrahlt von Lichtreklamen und tags erschüttert von drängendem und stockendem Verkehr. Dieser Großstadtlärm bekümmert wenig vier Herren, die dort auf Postamenten an den äußeren Ecken der beiden Brücken in Bronze bei ihren Apparaten sitzen. Jeder hat ein nacktes Bübchen zu seinen Füßen, das mit den subtil ausgeführten Instrumenten spielen darf. Gauss und Siemens arbeiten eifrig und ohne aufzublicken an ihren Erfindungen und Experimenten, während Röntgen in veritablen Schnürschuhen seinem Kleinen zeigt, was er fertig hat, und Helmholtz, der Theoretiker, müßig vor sich hin träumt. Leute von Geschmack und mit ihnen der Baedeker behaupten, die Denkmäler seien nicht besonders glücklich aufgestellt. Ich rechne sie zu den Harmlosen. Ihre Anwesenheit hat etwas Tröstliches, so oft man über den Damm zu ihnen in sicheren Port gelangt ist. Auch ist es erfreulich, dass die Unbilden der Witterung den mit ähnlichen Röcken leicht bekleideten Herren und den nackten Bübchen nichts ausmachen.